das Urteil fällt mir gar nicht schwer. Die Wahrheit wird es selber sagen, dass Phöbus hier den Preis davon getragen. Singet vor dem Wald, die Nymphen kann er wohl ergötzen, jedoch so schön. Als Phöbus Klang erschallt, ist seine Flöte nicht zu schätzen.